mit er meint Paulus Jesus. So Paul had faith. Also glaubt Paulus, even though the church was in a mess, obwohl die Gemeinde im Chaos steckt, that Jesus would keep them strong until the end. Dass Jesus sie bis zum Ende stark halten wird. I have a question. Eine Frage. What would happen if we would believe this for our own lives? Was würde passieren, wenn wir das für unser eigenes Leben glauben würden? What would happen if we actually would believe that Jesus is making us strong? Was würde passieren, wenn wir tatsächlich glauben würden, dass Jesus uns stark hält? What would happen if we actually believe? Was würde passieren, wenn wir tatsächlich glauben würden, that Jesus is the actually one who will keep us going? Dass Jesus derjenige ist, der uns durchhalten lässt. That's incredible that Paul had so much faith. Es ist unglaublich, dass Paulus so viel Glauben hatte. Because he believed that the church belongs to Jesus. Er glaubte nämlich, dass die Gemeinde Jesus gehört. What would happen? Was würde passieren, if every single leader in the church today, wenn jeder einzelne Leiter in der Gemeinde heute, would have that much faith? So viel Glauben hätte. What would happen? Was würde passieren? No leader would ever have to manipulate other people to live a holy life. Kein Leiter müsste jemals andere Menschen manipulieren, damit sie ein heiliges Leben führen. So Paul corrected their behavior. Paulus hat ihr Verhalten korrigiert. But he did not manipulate them. Aber er hat sie nicht manipuliert. You know, dangerous leaders. Gefährlich sind Leiter. Are leaders who really love the people and want them to live right. Die Menschen wirklich lieben und wollen, dass sie richtig leben. But they don't believe that it is Jesus who makes them stand strong. Die aber nicht glauben, dass es Jesus ist, der sie dazu bringt, festzustehen. They believe in law and in the old covenant more than they believe in the new covenant. Sie glauben mehr an das Gesetz und an den alten Bund als an den neuen Bund. That's how people get spiritually abused. Auf diese Weise werden Menschen geistlich missbraucht. That's how many people get so wounded that they walk away from the church. Deshalb werden so viele Menschen so verletzt und verlassen die Gemeinde. Paul said that I believe that he will keep you strong. Paulus sagte, ich glaube, dass er euch stark halten wird. Look what he says afterwards. Schau, was er danach sagt. Making your character mature. Und macht euren Charakter reif. So that you will be found innocent on the day of our Lord Jesus Christ. Damit ihr am Tag unseres Herrn Jesus Christus als unschuldig befunden werdet. Guys, this has to mess with every religious person. Leute, das muss jeden religiösen Menschen durcheinander bringen. And I tell you why. Ich sage auch warum. Because Paul was not writing this to people who lived well. Weil Paulus dies nicht an Menschen schrieb, die einen guten Lebenswandel führten. No, no, no, no, no. Nein, nein, nein, nein, nein. He was writing it to people who lived in total and terrible sin. Er schrieb es an Menschen, die in schrecklicher Sünde lebten. How can you tell to people who live in such sin? Wie kannst du Menschen, die in einer solchen Sünde leben, sagen, that at the end of their lives they will be innocent? Dass sie am Ende ihres Lebens unschuldig sein werden. That's a lot of faith. Das erfordert viel Glauben. So look, Paul says, Paulus sagt also, that you will be strong until the very end, that means when Jesus comes back. Dass ihr stark sein werdet bis ans Ende. Das heißt, wenn Jesus wiederkommt. And Paul had faith. Paulus glaubte daran, that it is Jesus who makes the character mature. Dass es Jesus ist, der den Charakter reif macht. And that it is Jesus who brings actual justification and holiness. Dass es Jesus ist, der die tatsächliche Rechtfertigung und Heiligkeit bringt. Look, and then he says. Dann sagt er. On the day of our Lord Jesus Christ. Am Tag unseres Herrn Jesus Christus. Whenever the Bible talks about the day of the Lord Jesus Christ. Immer wenn die Bibel vom Tag des Herrn Jesus Christus spricht. It talks about the coming of Jesus Christ. Geht es um das Kommen Jesu Christi. So, it's incredible. Es ist unglaublich. That they were waiting for Jesus to come. Sie warteten auf die Ankunft Jesu. They were messed up in their lives. Ihr Leben war verkorkst. And Paul still had faith that when Jesus does come back, they will be innocent. Und Paulus glaubte trotzdem, dass sie unschuldig sein würden, wenn Jesus wiederkommt. How will you be innocent when you live in sin like they did? Wie kannst du unschuldig sein, wenn du in Sünde lebst, wie sie es taten? Isn't it to the Corinthians that Paul wrote? Hat Paulus nicht an die Korinther geschrieben? That you are new creations in Christ Jesus. Dass sie eine neue Schöpfung in Christus Jesus sind. Isn't it to the Corinthians that Paul wrote? Schrieb Paulus nicht an die Korinther? That Jesus has become sin. Dass Jesus zur Sünde geworden ist. So that you now would become the righteousness of God in Christ Jesus. Damit sie nun die Gerechtigkeit Gottes in Christus Jesus werden können. Paul had more faith in the good thing that Jesus did and then the bad thing that people did. Paulus hatte mehr Glauben an das Gute, das Jesus getan hat, als an das Schlechte, das die Menschen taten. We need to have that kind of trust in Jesus. Dieses Vertrauen in Jesus müssen wir haben. For ourselves and also for the people we lead. Für uns selbst und auch für die Menschen, die wir leiten. Do you know what I've learned? Weißt du, was ich gelernt habe? The more you try to manipulate people by law and legalism, je mehr man versucht, die Menschen durch Gesetze und Gesetzlichkeit zu manipulieren, to get them live a life that's holy, damit sie ein heiliges Leben führen, the less they will live holy lives. Desto weniger führen sie ein heiliges Leben. It will just produce Pharisees. Das bringt nur Pharisäer hervor. For true faith in the work of Jesus Christ, aber der wahre Glaube an das Werk Jesu Christi, it will release true holiness to us. Setzt uns zur wahren Heiligkeit frei. And because Paul had that strong faith, Paulus hatte diesen starken Glauben, not in the people, but in Jesus. Nicht an die Menschen, sondern an Jesus. Look, he didn't say that I believe that you will be strong in the end. Er sagte nicht, ich glaube, dass ihr am Ende stark sein werdet. He said, I believe that he will keep you strong. Er sagte, ich glaube, dass er euch stark halten wird. So his faith was in Jesus who started the good work in them. Sein Glaube lag also in Jesus, der das gute Werk in ihnen begonnen hat. Your faith needs to be in the work of Jesus Christ too. Auch dein Glaube muss an das Werk von Jesus Christus sein. Because it's your faith in Jesus that keeps you strong, not the faith in yourself. Denn es ist dein Glaube an Jesus, der dich stark hält, nicht der Glaube an dich selbst. Think about that. Denk darüber nach. And tomorrow we continue. Morgen machen wir weiter.